Die Stunden gehen und niemand hält sie auf. Die Jahre fliehen, Sekunden wie im Lauf. Die Frage ist, wie nutze ich meine Zeit? Für mich allein, für Gottes Herrlichkeit. O möge doch meine Zeit Gott geweiht. Sicherlich schenkt er mir dann sein Geleit. Herr, oh, nimm meine Zeit in deine Hand. Führ mich so in das ewige Vaterland. Ich will dir dienen, bis mein Stündchen schlägt. Ich will dir folgen, freudig deinen Weg. Bis an das Ziel halten fest an dein Wort. Ja, mehr und mehr die Sünde werfen fort. O möge doch meine Zeit Gott geweiht. Sicherlich schenkt er mir dann sein Geleit. Herr, oh, nimm meine Zeit in deine Hand. Führ mich so in das ewige Vaterland. Doch ohne deine Hilfe bin ich schwach. Gib du mir Kraft zu bleiben immer wach. Die Zeit geht schnell, Jesus steht schon bereit. Zu holen uns in seine Herrlichkeit. O möge doch meine Zeit Gott geweiht. Sicherlich schenkt er mir dann sein Geleit. Herr, oh, nimm meine Zeit in deine Hand. Führ mich so in das ewige Vaterland.